من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Unser Unterricht auf Arabisch und Deutsch. Und wir machen heute, inshallah, weiter mit Kapitel 63. Kapitel 63. باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. مما يتبرك به. Der Teufel in Angelegenheiten des Jenseits und Vermehrung dessen, worin Segen steckt. Vermehrung dessen, worin Segen steckt. قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله، لا أثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. تله أي وضعه. وهذا الغلام هو ابن عباس رضوان الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكني لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذن التنافس يكون التنافس نوعان. التنافس نوعان في أمور الآخرة وفي أمور الدنيا. في أمور الآخرة وفي أمور الدنيا. أما في أمور الآخرة فهو محبوب، أما في أمور الدنيا فهذا من باب الإباحة، وأحيانا قد يفضي إلى الحرام. فينتبه الإنسان أنه لا من باب أنه ينافس الآخرين في أمور الدنيا أنه يقود ذلك إلى الكذب أو الغش أو إلى غير ذلك. أما التنافس في أمور الآخرة فمحبوب، وهو نوعان. كذلك تنافس غير مباح، والذي هو بارك الله فيكم عموما غير مباح في الأمور الواجبة عليك. تصممت أن الإنسان والله يؤثر غيره أو يتنافس مع غيره في الفرض الذي فرض عليه، فهذا ما في تنافس. أما النوع الثاني من التنافس وهو في أعمالي، في أعمالي الخير، في أعمال الخير، فلا بأس أن ينافس الإنسان المسلمين في أعمال الخير. لذلك قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي يتنافسون في أن يكونوا من أهل الجنة ويكونوا من أهل العليين ويشربوا في الجنة. فكلما كان العمل أفضل كلما وصل الإنسان إلى ذلك. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. وتايفن إن أنجليجنهايت وتايفن إن أنجليجنهايتن des Jenseits und Vermehrung dessen, worin Segen steckt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß übersetzt, darum mögen jene Wetteifern, die von Wetteifer erfüllt sind. Barakallahu fikum, Wetteifern. Surat Al-Mutaffifin 26, das wird 83, 25, 26. 83, 22, 26. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Natürlich, das ist eine schöne Ayah. Wenn man diese Ayah betrachtet richtig, dann wird man sehen, in welcher Zusammenhang diese Ayah vorkommt. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Frommen werden wahrlich in Wonne sein, auf überdachtem Liegen gelehnt und blicken um sich. Du erkennst in ihren Gesichtern das Strahlen der Wonne. Ihnen wird von versiegeltem Nektar zu trinken gegeben, dessen Siegel Moschus ist. Und darum sollen die Wettbewerber wettkämpfen, Wetteifer, und dessen Beimischung des Nim ist und so weiter. Das bedeutet, man sollte wetteifern, damit man ins Paradies kommen, damit man das Gute bekommt. Und deshalb, barakallahu fikum, sagum la khairan, wetteifern oder, sage ich jetzt, Wettbewerber können wetteifern in zwei Themen. In zwei Themen. Jenseits und diesseits. Also Akhira, Al-Akhira und Ad-Dunya. Wetteifern ist erlaubt in beiden, aber für Al-Akhira, für Jenseits, ist das empfohlen. Empfohlen. Aber in Dunya, da muss man aufpassen. Wetteifern kann in Dunya manchmal dazu beitragen, dass man Riba und Namima und schlecht und betrügt und lügt und so weiter macht. Da muss man aufpassen. Aber jetzt zum Beispiel, wetteifern, wir machen Wettbewerb. Wer die schönste Erzählung erzählt oder wer besser springt oder wer besser spielt oder wer besser macht, das ist kein Problem. Aber richtig wetteifern sollen die Gläubigen in Themen der Religion wetteifern. Das wird, wer betet besser, wer liest besser, wer hält sich an die religiösen Themen richtiger und so weiter. Und das ist ja kein Problem. Abu Bakr und Umar wollte einmal Abu Bakr sozusagen wirklich überholen in einer Sache, weil Abu Bakr immer der Erste war. Und Umar hat sein Vermögen gebracht und er hat das Zweiteile gemacht. Und er kam zum Propheten und er brachte ihm sein Vermögen. Sagte, hier, die Hälfte meines Vermögens gebe ich für Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich will dieses Mal Abu Bakr überholen. Der hat ihm gesagt, Abu Bakr hat sein ganzes Vermögen für Allah ausgegeben. Deshalb, barakallahu fikum, wetteifern unter Mu'minin ist kein Problem. Und das ist der Sinn von der Ayah. Dass man im Guten wetteifert, nicht im Schlechten, im Guten. Nicht an der falschen Stelle, wie manche heute, die wollen wetteifern in unserer Zeit und denken, jeder macht eine Moschee. Und die machen eine Moschee neben der anderen Moschee. Oder jeder will was machen und da will er auch in der Moschee vielleicht Probleme machen, nur weil er denkt, ich wetteifere mit den anderen. Das ist an der falschen Stelle. Wetteifern. Oder jemand will sozusagen sich zeigen, indem man ohne Wissen über Themen der Religion spricht. Da denken wir, wetteifern, das ist gut. Ich mache Nasiha, ich sage den Leuten, ich erkläre ihnen. Das ist alles falscher Wettbewerb. Wir reden hier über das Gute. Dass du betest, dass du gut machst, dass du besser wirst, dass du besser lernst. Und wenige sind diese Leute, die das machen. سهل بن سعد قال يا أخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب والله لك حالك. النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب وعن يساره الشياخ يعني كبار في السن وعن يمينه ابن عباس طيب بارك الله فيكم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه ابن عباس وعن يساره أشياخ، فقال أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ قال لا والله، لا لا أثير بنصيبي منك أحدا، يعني أنت شربت منه وأنا سأشرب بعدك، والله ما أعطي نصيبي لأحد لأنه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أؤثر في ذلك أحدا لأنه منك يا رسول الله. فذاك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا مثال، المثال الأول الذي أتى به. بارك الله فيكم وأجزاكم الله خيرا. Als Beispiel hier diesbezüglich, سبحان الله. Und hört mal diese Geschichte gut an, weil das einen großen Sinn beinhaltet. Und zwar Sahl ibn Sa'd al-Sa'di erzählte, dass man dem Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala etwas zu trinken brachte. Und er trank, während rechts von ihm ein Junge saß und links ältere Männer. Da fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Jungen: Erlaubst du mir, an diese älteren Männer weiterzugeben? Der Junge sagte: Nein, bei Allah, o Gesandter Allah, ich werde niemandem gegenüber darauf verzichten, etwas aus deiner Hand entgegenzunehmen. So gab es also der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihm in die Hand. Der Junge war Ibn Abbas. Ich verlänge dir. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist gesegnet. Und sein übrig gebliebenes von Getränk, was übrig geblieben ist, Rest von seinem Getränk, das ist gesegnet. Und das neben dem Propheten, der sagte ihm, ich gebe das den Eltern. Sagte nein. Jetzt wenn ein Junge das machen würde, die Leute sagen, der ist unerzogen. Nee, keiner hat gesagt unerzogen. Weil das geht hier um was anderes, das geht um Segen. Das geht hier, jemand nimmt von der Hand des Propheten etwas und er trinkt das. Deshalb Ibn Abbas wusste, was er tut. Der sagte, nein, ich möchte diesen Segen haben und ich möchte diese Möglichkeit haben. Ich trinke von dem gleichen Becher und ich nehme das vom Propheten direkt und nach ihm. Manche Leute werden das nicht verstehen, aber wenn Abbas hat den Sinn verstanden, wenn es einen Segen in einer Sache gibt und wenn das gut ist, dann warum soll ich das anderen geben? Deshalb hat er das für sich selber genommen. وعن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، يعني يضع في ثوبه، يأخذه يضع في ثوبه، فقال له الله سبحانه، فناداه ربه يا أيوب ألم أغنيتك عما ترى، يعني عندك أكثر، فقال بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك، أنت أعطيتني هذا الشيء المبارك وأعطيتني هذا لي، فكيف أنا أتركه؟ ليست القضية أنه أيوب عليه السلام يريد المال، وإنما يريد البركة التي في هذا، أن الله ينزل عليه جرادا من ذهب. وهذا المعنى، الإنسان يتنافس في أمر الخير والأمر الذي فيه بركة، ويفعل الأمر الذي فيه حسنات أكثر. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عليه بليفت dass der Prophet صلى الله عليه وسلم erzählte während Hayob, das war Ayub عليه السلام, nackt badete, fielen Heuschrecken aus Gold auf ihn. Ayub versuchte sie mit seinem Gewand einzufangen. Da rief ihn sein Herr: O Ayub, habe ich dich nicht so reich gemacht, dass du nicht noch danach trachten musst? Er sagte, oh doch, bei deiner Macht, aber ich möchte auf den Segen, der von dir kommt, nicht verzichten. Das ist bei Bukhari. Überleg dir, Allah gibt ihm Heuschrecken aus Gold. Er will nicht das Vermögen und sowas, er hat genug, er ist reicher. Aber er wollte diesen Segen, der wollte nicht darauf verzichten. Überleg dir, Allah gibt dir, ausgerechnet dir etwas. Das ist Segen von ihm, subhanahu wa ta'ala. Dann verzichtet man nicht drauf, dann nimmt man. So, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir ein Geschenk gegeben hat, wenn Allah dir eine Gabe gegeben hat, dann sei froh und versuch mal, diese Gabe zu behalten, indem du dankbar bist und indem du das Gute für Allah subhanahu wa ta'ala machst, weil das extra für dich ist bei bestimmten, sage ich jetzt, Sachen. Und das ist der Muslim. Der Muslim sucht immer nach dem Gute und er sucht immer nach den Handlungen, nach den Taten, nach den Wörtern, die mehr Segen haben, und er sucht auch immer nach Segen, aber nach dem richtigen Segen und mit den richtigen Belegen und Beweisen. Und das ist diese zwei eigentlich Überlieferungen sind genug, damit man das versteht. Damit man das versteht. Gibt es etwas, was gut ist, dann machst du selber. Da sollte man nicht sagen, nein, nein, ich gebe das lieber meinem Bruder. Nein, bei Dunya, okay. Bei diesseits Sachen, okay. Aber bei jenseits, nein. Mach du. Weil am letzten Tag keiner dir helfen wird. Sagen, ja, aber ich habe das ihm gegeben. Nein, da haben wir voriges Mal auch gesagt, dass du dieser Altruismus hast, das ist nicht bei den Pflichten und bei den guten Handlungen der Religion. Außer bei bestimmten Themen, wenn du willst. Aber bei Pflichthandlungen auf keinen Fall. Also aufpassen, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ich denke بارك الله فيكم das ist die Hadithe waren klar da braucht man auch nicht viel hier zu erklären بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يلا نعم es gibt Moscheen die sagen, dass sie den Bart des Propheten haben. Also, das kommt dann immer im Ramadan oder so. Angenommen, wenn das wirklich der Bart des Propheten wäre, könnte man dadurch Segen ersuchen? Ja. Indem man das anfasst oder wie? Ja, indem man das anfasst, indem man das behält. Barakallahu fikum, die Frage ist, der Bruder sagt, es gibt manche, die behaupten, dass sie Haare vom Propheten sallallahu alaihi wasallam haben oder Haare von seinem Bart oder überhaupt von ihm. Wäre das wahr? Kann man hier Segen ersuchen? Ja. Wäre das wahr? Aber wo ist der Beleg, wo ist der Beweis, dass das vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist? Man kann jedes Haar. Diese Leute, wenn sie das sagen, die sollen das prüfen lassen. Medizinisch heute oder biologisch. Könnte man mit diesen neuen Techniken prüfen, ob das von Haar von 1000 Jahren war oder von 5 Jahren ist oder von 20 Jahren ist. Und definitiv wirst du sehen, dass diese Leute lügen. Definitiv. Ich meine, wenn diese Ahbash und Sufis machen heutzutage, die kommen zu Leuten ein Haar und sagen, das ist Haar vom Bart vom Propheten. Und die armen Menschen, die gehen und die suchen dort Segen. Dass man hat und das belegt ist, bewiesen ist, ja, aber sonst nicht. Aber so einer wird auch entschuldigt, wenn er da einen Segen sucht, weil er denkt, das ist. Nein, das ist nicht entschuldigt. Nee, wenn jemand kommt und sagt, das ist vom Provinzhaus. Das ist nicht entschuldigt. Er nicht, aber die Leute, die daran glauben. Auch die nicht. Wieso? Weil die erstmal, die wissen sich vergewissern. Aber die meisten, die sowas machen, die sind Unwissende. Deshalb, was Allah mit ihnen macht, das ist bei Allah. Aber die meisten sind Unwissende. Deshalb, man sollte sich erstmal vergewissern. Jetzt, ich hole dir etwas und sage dir, das ist von Nuh a.s. Sage, ja komm, woher hast du das? Wenn du das machst, angenommen du, Du sagst jetzt, ich habe zum Beispiel, ich habe 5 Haare von Haaren vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die werden dir nicht glauben. Warum? Diese Unwissenden. Die werden dir nicht glauben. Aber wenn ihr Teufel, sozusagen dieser Führer von ihnen, sagt ja, dann glauben sie. Warum? Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala sagen, es gibt keine Entschuldigung für diese Leute, dass sie einfach sagen, ja, wir haben nicht gewusst. Doch, du musst dich vergewissern bei solchen Themen. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Na. Angenommen, indem du das behältst. Nein, indem du das behältst bei dir. Wie viele Leute müssen einen haben? Ja, und deshalb sagen wir dir. Und bei solchen Sachen sollte man nicht sagen, angenommen, angenommen. Wir reden von Tatsachen. Gibt es sowas? Gibt es Beweise für sowas? Khalid Mawlid, radhiallahu alayhi, der hat Haare vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und als er gekämpft hat, er hat immer die Haare in der selber getragen, bei sich getragen. Und er hat Segen ersucht, ja. Ibn Abbas, natürlich, das ist Segen. Wenn der hinter dem Propheten, der hat gesagt, es gibt eine andere Überlieferung. Der Sahabi, der junge Mann sagte, der sagte, bei Allah, ich werde das niemals zulassen, dass jemand vom Rest vom Propheten sallallahu alaihi wasallam trinkt. Ich trinke. Wieso gebe ich das den anderen? Und wir haben auch diese Überlieferung gehabt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß mit Leuten und es gab Leute auf seiner linken Seite, die waren ältere, und auf der rechten ein junger Mann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat getrunken und er wollte ihnen geben. Der sagte nein. Der wollte um sein Erlaubnis bitten. Der sagte nein. Na. Ist, wenn zum Beispiel jemand zu seinem Haus heute gehen würde, ich weiß nicht, ob das steht, vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gibt kein Haus vom Propheten heute. Wenn es ein Haus geben würde? Nein. Diese, wenn es Haus geben würde und sowas, antworte ich nicht. Diese Sachen, Würde und Würde, nein, wir reden von Tatsachen. Gibt es? Anscheinend nicht. Oh, nein, das gibt es nicht. Deshalb, das ist die Sache. Nicht, dass man diese Sache. Manchmal sagt, wenn es gäbe und sowas, das bringt zu Verwirrung bei manchen Leuten. Ja. Aber man sollte nicht über solche Themen reden. Und geht es nur um Sachen, die von seinem Körper direkt sind, oder was er direkt berührt hat oder so? Sein Körper, seine Haare. Wenn er seine Hauswand da so einen Stein mitnimmt? Allah yehdik. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wir treffen uns morgen zum Unterricht. Feierabend, das ist gut, was du gesagt hast. Ich habe euch da gesagt, diese wäre. Es ist keine Welle, ich frage. Ich bin bei solchen Sachen so skeptisch, wenn die sagen, Bart des Propheten sallallahu alaihi wasallam und so. Dann ist das nur, weil ich die Religion lernen will. Darum habe ich auch mit dem Dings nachgefragt, um die Religion besser zu verstehen.